Okay, mal loslegen. Jo. Hallihallo und herzlich willkommen zur Episode 37 vom Wechselzone Podcast. Die fleißigen Bienchen melden sich mal wieder in 3-Tage-Rhythmus gefühlt. Ja, aber wirklich, du. Also momentan geben wir richtig Gas. Ja, denn heute mit einer Sonderepisode zum Vulkantrail mit Adrian. Hi, hi. Und ich bin der Lukas, servus. Ja, ich denke mal, diese Episode wird sich sehr oder fast ausschließlich um den Vulkantrail und deine Erfahrungsberichte drehen. Du wirst uns da sicher einen schönen Einblick geben, wie es dir gegangen ist. Ich versuch's. Was du so gemacht hast, wie es mit deinem Knie jetzt vorangeht und warum du dich jetzt so fühlst wie ein alter Mann. Genau. Gut, dann fragen wir doch mal, wie geht's dir denn jetzt gerade so ein bisschen? Ja, also der Muskelkater, also wir haben jetzt Montag, quasi 2 Tage nach dem Wettkampf. Und der Muskelkater, vor allem in den Waden, der ist schon gewaltig. Also so ein Muskelkater hatte ich schon lange nicht mehr. Das ist schon aller Ehren wert, also wirklich. Im Großen und Ganzen mittlerweile bin ich, ja, also mental und körperlich soweit, ist alles okay. Wie gesagt, Muskelkater hält noch an, Treppe runtergehen tut ganz schön weh. Auch mein Knie merke ich ganz schön, das habe ich auch ganz schön strapaziert da in dem Marathon. Aber vor allem, ich war nach dem Wettkampf, war ich wirklich mental richtig alle, also vom Kopf her war ich wirklich fertig. Also das hatte ich, glaube ich, weiß ich nicht, also vielleicht früher in einem Ironman, aber weißt du, man vergisst die Schmerzen schon gerne ganz schnell und deshalb, Ironman sind auch schon ein paar Jährchen her. Ich weiß, dass es weh getan hat, aber das war schon am Samstag, das war schon nicht ohne und deshalb bin ich dann umso stolzer auf mich, wenn man das so sagen kann, dass ich das so durchgezogen habe, wie ich durchgezogen habe. Ja, du hast ja quasi schon gesagt, dass du eigentlich durchgekommen bist, kein DNF. Und das Knie hat so weit gehalten, dass es zumindest bis zum Ziel dich gebracht hat. Ja, aber was ich noch nicht gesagt habe und der ein oder andere wird es ja wissen, so von Instagram und so weiter, dass ich halt nicht den Ultra gemacht habe, sondern den Marathon. Ich habe ja immer wieder mal erwähnt, dass ich da noch nicht so ganz schlüssig bin und aber mir auch noch nicht ganz sicher bin, ob ich jetzt irgendwie den Ultra tatsächlich machen soll. Da hatte ich doch starke Bedenken, weil ich da auf dieser Langstrecke noch gar keine Erfahrung habe und das Knie doch schon ganz schön gezwackt hat zum Schluss. Und ich habe am Freitag habe ich meine Startnummer abgeholt und am Donnerstag hatte ich meine letzte Laufeinheit. Und da habe ich beschlossen, dass ich den Marathon mache, weil in dieser Einheit ich quasi durchgehend das Knie gemerkt habe, also so einen leichten stechenden Schmerz unter der Kniescheibe hatte und jetzt auch bei den Steigerungen und so. Und das war dann halt für mich dann quasi das Zeichen, okay, hier, das macht jetzt wirklich auf Ultra gar keinen Sinn. Okay, konntest du da ganz leicht ummelden? War das kein Problem oder? Ja, das war eine lustige Geschichte. Damit wären wir quasi schon mittendrin. Ich bin am Freitag halt hin und das ist da alles sehr, das wirklich, die haben gerade so den Zieleinlauf da aufgebaut. Das ist so ein kleiner Marktplatz da in Schotten und da wird halt, ne, das ist das Zielbereich und da ist auch das Gebäude, wo man Startnummern abholen kann. Und ich bin dahin und sage, ja, Startnummern abholen. Aber ich würde mich gerne halt ummelden von Ultra auf den Marathon. So, und das war sicher, das standen 3 Frauen von der Orga und was ich bei jeder im Gesicht gesehen habe, war ein dickes Fragezeichen. Oh Gott, wie machen wir das? Und dann 10.000 Fragen. Ja, und wie ist es mit dem Geld? Ne, weil halt Ultra kostet halt ein bisschen mehr und so. Und wie ist es mit der Startnummer? Die wollten irgendwie unbedingt diese Startnummer noch weitervergeben von Ultra und so. Aber die hatten von nix eine Ahnung. Und aber jetzt irgendwie alles auf so liebevolle Art. Die waren wirklich nett und ja, das war alles, ja, die haben halt paar Anrufe getätigt und dann hat das zwar einen Moment gedauert, hat aber dann halt geklappt. Ich habe zu denen gesagt, mit dem Geld wussten sie jetzt auch nicht. Dann habe ich irgendwann zu denen gesagt, ach, wisst ihr was? Die 10 Euro, ich glaube, da drehte es sich irgendwie um 10 Euro, die 10 Euro, die spende ich euch. Na, also ich finde hier, was ihr hier macht, toll und ich möchte euch das, ja, die 10 Euro mal hier in die Kaffeekasse spenden. Und ja, damit war ich halt auf den Marathon umgemeldet. Naja, da hatte ich irgendwie so, ich hatte es erwartet, dass es doch ein bisschen leichter geht, aber gut, wenn es im Endeffekt geklappt hat, war es ja auch. Ja, das ist ja die Hauptsache, aber man merkt halt der Organisation, dass die halt da noch so keine Erfahrung haben in sowas und ja, dass das halt nicht so reibungslos abläuft wie jetzt beim etwas, was ich Frankfurter Marathon oder Berliner oder so weiter, weißt du, wo die Leute schon jahrelang Erfahrung haben. Ja, gut, ist ja jetzt der zweite gewesen, ne? Genau. Ja, also du warst einen Tag davor in Schotten und hast dann deine Unterlagen abgeholt. Und wann bist du denn morgens los, um dann Richtung Schotten zu fahren? Also ich habe erfahren, dass der Bus, also der Start des Marathons ist ja nicht in Schotten selbst, sondern das ist in Michelbach. Das ist ungefähr eine Busfahrt von 10 bis 15 Minuten. Und der Bus fuhr um 10 Uhr los. Also ich bin so von zu Hause, bin ich irgendwie so Viertel nach 8, lass es mal Viertel nach 8 sein oder kurz vor halb 9, irgend sowas um den Dreh. Die Straßen waren ja komplett leer. Ich bin da richtig gut durchgekommen, war überhaupt kein Problem. Ich war irgendwie so Viertel vor 9, 10 vor 9 war ich da, habe mir noch bei Edeka, da beim Bäcker, habe ich noch ein Cappuccino geholt, habe mich dann mal kurz im Auto gemütlich gemacht, dann umgezogen, ganz langsam alles und irgendwann so gegen 20 vor 10 bin ich dann Richtung Marktplatz, da wo der Bus stand und auf uns wartete. Okay, war der Kaffee dein einziges Frühstück? Nein, ich habe schon zu Hause gefrühstückt, also das schon. Also ich bin rechtzeitig aufgestanden. Ich muss auch sagen, ich habe wirklich gut geschlafen. Also was jetzt irgendwie nicht selbstverständlich war, weil ich hatte ja die 2 Tage vorher hatte ich Nachtdienst und hatte da schon so ein bisschen Bedenken, ob ich da gut einschlafen kann, gut schlafen kann und so weiter. Aber das war überhaupt kein Problem. Ich habe wirklich super und tief geschlafen, war wunderbar. Bin dann irgendwie so um 5 vor 7 aufgestanden, so um den Dreh und habe dann in Ruhe gefrühstückt, habe dann sogar noch meine Muskulatur mit dem Massageball etwas bearbeitet danach und dann halt in Ruhe dann halt nach Schotten gefahren. Ja. Aber alles entspannt, weißt du, und das finde ich auch so cool an Schotten, dass es ist halt klein, überschaubar, da ist nicht so ein Tumult wie jetzt, was weiß ich, in Frankfurt oder Berlin und so, weißt du, das ist alles schon alles schön locker. Okay, und wie viele saßen da mit dir im Bus? Es waren überraschend wenige. Also das war letztes Jahr anders. Das war letztes Jahr war der Bus fast voll und dieses Jahr war der Bus zur Hälfte leer. Oder das waren also wir waren, meine ich, 27 oder 28 Starter und lass es mal vielleicht was 10 bis 12 im Bus gewesen sein. Der Rest hat sich irgendwie hochbringen lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass es damit zusammenhängt, weil letztes Jahr musste man ein Busticket kaufen. Und da gab es halt auch das war so der einzige Kritikpunkt, den einige hatten an der Veranstaltung. Und dann haben sie halt das dieses Jahr verändert. Ich weiß nicht, ob die Leute das nicht wussten. Auf jeden Fall war die Busfahrt dieses Jahr umsonst. Ja, aber wie gesagt, ja, der Bus war halt so ziemlich halb leer, ja. Ja, schade eigentlich, aber naja, Naja, gut, ja. na Ich gut, meine, wenn die 27 Leute die insgesamt. Möglichkeit. Bitte? 27 nur insgesamt, das ist ja Ja, dazu wollte ich später noch ein bisschen was okay. erzählen, zu den ganzen Organisationen. Da, dann sage ich später noch was, Ach auch so. zu den Zahlen, Ja. Alles klar. also Teilnehmerzahlen und so weiter. Ja. Ja. Gut. Ja, wir hatten ja noch einen Hörer, den Marcel, meine ich, der da eigentlich starten wollte. Hast du den getroffen? Ich habe Marcel getroffen, hiermit Marcel. Schönen Gruß an dich und deine Frau. Marcel, seine Frau durfte ich auch kennenlernen. Sie ist dort beim Halbmarathon gestartet. Marcel selbst ist nicht gestartet, war, Schrägstrich, ist immer noch erkältet. Und da war für ihn kein Start möglich. Weil ich habe den an dem Wettkampfmorgen irgendwie nicht gesehen, im Bus nicht gesehen und dann ja spätestens als wir oben in Michelbach waren, da beim Marathonstart und er dann nicht da war, kurz vor Start, da habe ich mir gedacht, okay, entweder ist er krank oder ist irgendwas dazwischen gekommen. Ja. Okay. Naja, weißt du seine Frau, was Nee, für das weiß ich leider nicht. Das weiß ich leider nicht. Also ich muss ja auch dazu sagen, also ich war irgendwie nach dem Zieleinlauf, ich war irgendwie so total verpeilt, aber dazu erzähle ich später auch noch was, wieso, weshalb, warum. Und falls ich da jetzt irgendwie blödes Zeug gesprungen habe oder irgendwie so, keine Ahnung, schräg rüberkam, ja, dann hatte das auch jetzt vor allem. War ich einfach, ich war so fertig, so vom Kopf her, weißt du? Ich konnte irgendwie noch nicht mal richtig irgendwie einen richtigen Gedanken fassen. Also das hat schon wirklich so mental an mir gezehrt, das muss ich schon sagen, das Ganze. Ja. Deshalb, also, falls ich da irgendwie blöd rüberkam, sorry. Jetzt Marcel gegenüber oder wie meinst du? Ja, ich habe mich da mit mehreren Leuten unterhalten, aber ich habe mir dann irgendwie gedacht, irgendwie, ja, weil, weißt du, der eine fragt dich das, der fragt dich das und irgendwie, weißt du, ich weiß nicht, ich war irgendwie so fertig. Ich meine, du hast es wahrscheinlich selbst gemerkt an den WhatsApps, die wir da so hin und her geschickt haben, dass meine Antworten da irgendwie wahrscheinlich auch ganz, ganz schräg waren. Ja, zumindest waren sie ein bisschen, ja, ich sag mal, wild. Lustig. Ja, wild, eher so ein bisschen, du bist so ein bisschen im Thema dann gesprungen und hast dann noch dann wieder was anderes erzählt. Aber wir müssen uns noch mal kurz schließen, vielleicht schneide ich das mal am Ende mit ein. Naja, wenn es sein muss. Er muss nicht, aber musst du freigeben. Ja. Ja, auf jeden Gut, aber Fall, ja. das kannst du ja noch mal kurz auf das Rennen vom Vorjahr drauf eingehen, weil da hast du ja auch den Marathon gelaufen. War das dieselbe Strecke, beziehungsweise wie war deine Zeit so? Also Ja, die Strecke hast war du schon also gleich. gewusst, was auf dich zukommt ungefähr, ja? Genau, Okay. genau. Die Strecke ist gleich und letztes Jahr habe ich das Ganze ja so just for fun angegangen. Ich habe mir überhaupt keinen Zeitdruck gemacht. Ich habe letztes Jahr auch bin ich da habe längere Pausen an Verpflegungsstellen gemacht, habe mich da mit den Leuten unterhalten und so weiter. Also ich wollte das letztes Jahr bewusst. Ich wollte bewusst einen Marathon so just for fun laufen. Ich habe in den vergangenen Jahren habe ich immer so Marathons ja, so wirklich, ne, versucht irgendwie eine Bestzeit immer rauszuhauen und ne, immer so diese Straßenmarathons und immer so Zeiten orientiert und dann habe ich mir halt letztes Jahr gedacht, ich will das komplett was anderes. Also erstmal weg von der Straße und zweitens weg von den Zeitdruck, sage ich jetzt mal dazu. Und ja, bin dann die Strecke letztes Jahr in 4:32 rund irgendwie gelaufen. Aber wie gesagt, das war halt gut. Natürlich habe ich das auch gut gemerkt, weil das geht ja gar nicht auf der Strecke. Ich bin ja nicht die ganze Zeit gewandert, ich bin ja auch gelaufen und vor allem bin ich viel zu schnell angelaufen. Und ja, da kann ich jetzt vielleicht gerade nochmal schon zum Marathon kommen. Und zwar, ich habe mir vor dem Rennen habe ich mir gedacht, okay, wie gehst du jetzt das Rennen an? Ne? Also ich habe mich, wie gesagt, ist am Donnerstag entschieden. Jetzt musste ich mir irgendwie einen Plan zurechtlegen. Also als erstes habe ich mir diese Strecke auf 4 10 Kilometer Abschnitte aufgeteilt. Das kann man auf der Strecke gut. Und ich wollte damit so ein bisschen meine Zeit kontrollieren. Ich wollte auf keinen Fall zu schnell angehen, weil letztes Jahr bin ich einfach losgelaufen. Es geht am Anfang abschüssig runter, dann geht's nach Bilstein heftigst hoch. Also ist zum Schluss gibt's da eine Kletterpassage, da kannst du gar nicht laufen. Und da wollte ich diesen Abschnitt und danach geht's so ein bisschen runter und danach geht's halt zum Horozkopf hoch. Und da hast du schon irgendwie 9, Batsch Kilometer in den Beinen und gute 600 Höhenmeter in den Beinen. So auf diesen 9 Kilometern. Und das ist der schwierigste Abschnitt an der Strecke. Und das macht auch die Strecke so schwierig, dass wenn man sie nicht kennt, man da ganz schnell überpacen kann. Und das ist auch einigen dieses Jahr passiert. Und diesen Fehler wollte ich halt nicht machen und bin da wirklich bewusst ganz langsam gelaufen. Ich habe mich immer wieder daran erinnert, ne, so von wegen, mach langsam, mach langsam, mach langsam. Bin auch den Bilstein hoch gewandert quasi. Habe mich da von ein paar Leute haben mich da überholt. Ich war beim Horozkopf oben, war ich irgendwie an der, meine ich, der Marcel hat mir das später gesagt, weil er da irgendwie mich im Live-Ticker verfolgt hat, aber ich meine jetzt irgendwie an der fünfter Stelle, vierter, fünfter Stelle, irgend sowas. Ja, aber das hat sich später noch ein bisschen verändert. Später haben mich noch ein paar andere überholt. Aber okay, da komm ich zu später. Aber wie war es denn jetzt am Start? Also gab es da welche, die sind dann halt vorne weggelaufen oder warst du so ziemlich weit Na, die vorne sind, oder? genau, also ich wollte eigentlich ganz langsam und ich wollte eigentlich gar nicht vorne stehen. Aber ich glaube, diesen Gedanken hatten die anderen Leute auch, denn auf einmal war ich ja so ziemlich vorne, fast in der ersten Reihe, so, weil alle anderen auch irgendwie nach hinten sind. Keiner wollte so richtig nach vorne. Und ich bin aber trotzdem langsam losgelaufen und so vor uns sind irgendwie so zwei junge Läufer, ich sag mal so, keine Ahnung, der andere war vielleicht um die 30, der andere war vielleicht Mitte 30, die sind vorne weg und alle anderen sind relativ locker angegangen. Und die zwei hat man zwar immer wieder noch was gesehen, bis zum Horotzkopf, aber danach waren sie weg. Wie ich später erfuhr, waren sie gar nicht so weit weg jetzt am Ende von mir. Aber gut, wie gesagt, die ersten 10 Kilometer, das ist halt Bilstein und das ist der Horozkopf und da geht's zweimal heftig hoch. Dazwischen gibt's ja ein paar schöne Trailpassagen, die man schön ablaufen kann, aber selbst da habe ich auch locker gemacht. Und auf einer dieser Downhill-Passage hat der Javier, ein Spanier, der in Marburg lebt, der ist zu mir aufgelaufen. Und mit dem bin ich ja fast, naja, den gesamten Marathon ist jetzt übertrieben, aber weite Strecken des Marathons zusammengelaufen, beziehungsweise habe den da bei dem Marathon immer wieder getroffen. Der Javier, der hat mich da so ein bisschen abgefragt zu der Strecke, hat mich gefragt, ob ich sie kenne ja, da wollte halt nur so ein bisschen wissen, so, ne, wie es so von der Topografie, beziehungsweise von der Wegbeschaffenheit da so aussieht. Er sah schon so recht fit aus. Ich glaube, der hatte auch schon so ein paar, ja, zumindest Marathon, wenn nicht Ultras so in den Beinen, also so meiner Einschätzung nach. Ja, das sind wir halt gelaufen bis zum Horozkopf hoch. Und dann, Bei welchen, wie viel Kilometer ist es ungefähr? wie gesagt, das war lass es mal 9,3, 9,4 gewesen Da sein. Da bist du war am die Horozkopf? erste, Ver ja. Okay. Ja, und war die erste Verpflegungszone und die erste Matte, wo sie Zeit genommen haben. Der Javier ist da stehen geblieben, wollte was trinken, wollte sich da ein bisschen verpflegen. Ich bin da, ich hab die ausgelassen. Ich hatte genug Sachen dabei. Das war mir auch so ein bisschen noch zu früh. Meine Ernährungstaktik war die, dass ich alle 7 Kilometer beziehungsweise spätestens alle 45 Minuten mir ein Gel reindrücke und dann die Verpflegung 2, 3 und 4, die mittendrin sind. Es gibt insgesamt 5. Ich habe die 2, 3 und 4. Die habe ich genutzt, da habe ich mich verpflegt, so mit Bananen, Wasser nachgefüllt, später auch Cola, aber alles andere halt so von mir, die Gels, die ich dabei hatte. Und wie gesagt, alle ja, so rund 7 Kilometer habe ich mir ein Gel reingedrückt und das hat super funktioniert. Kein Loch gehabt, kein Hungerast oder ähnliches. Hat super funktioniert. Also hast du ja schon im Vorfeld Gedanken gemacht, wie du das Rennen jetzt auch angehst mit Essen, Ja, wo die Verpflegungsstände sind und das wusste ich vom letzten Jahr mit den Verpflegungsständen. Das mit den Gels, das habe ich ja schon im Vorfeld im Training gemacht, bei den langen Läufen. Und das hat sich bei mir irgendwie so eingespielt, dass ich alle 7 Kilometer mir irgendwie ein Gel reindrücke. Oder halt, wie gesagt, alle so 40 bis 45 Minuten, so je nachdem. Das mache ich eigentlich schon so seit ein paar Jahren, so auf den langen Strecken. Und das funktioniert irgendwie bei mir wunderbar. Ja. Und das ist eigentlich so meine einzige Ernährungstaktik, also wirklich nichts großartig ausgeklügeltes oder so, einfach ein Gel alle 40 Minuten und dann gut ist. Also selbst auf so einer ja recht schweren Strecke wie jetzt halt in Schotten funktioniert das wunderbar. Ja, wenn der Ja. Körper das gut verträgt, warum soll man da was ändern, Ja, ja? man muss es halt natürlich im Training erstmal versuchen. Ja. Jetzt bist du auf dem Horozkopf. Ist das vom Start bis dahin so die härteste Passage? Weil da geht's Ja, schon, auf jeden denke ich mal, Fall. ordentlich hoch. Also die ersten 10 Kilometer sind die schwierigsten. Ne? Also hier macht man, also wie gesagt, die meisten Höhenmeter, also mindestens die Hälfte Höhenmeter hast du da. Also ich schätze so irgendwie zwischen ja 500 und 600 hast du da bis zum Horodskopf, wobei es sind ja knapp 10. Die 10 Kilometer sind ein bisschen weiter, wenn du dann halt die Downhill-Passage nach Horodskopf läufst, aber da bist du bei so bei 9,3 oder so ist die erste Verpflegungszone direkt am Horodskopf oben am Berg, sag ich mal. Ne? Und ja, wie gesagt, also wer sich hier wer da zu schnell angegangen ist und sich da die Zeit beziehungsweise das nicht irgendwie zurechtgelegt hat, dass er da ne sich ein bisschen zurücknimmt. Ja, auf den warten dann später auf jeden Fall ein paar Wanderkilometer, weil das rächt sich. Ja. Weil diese 10 Kilometer, die tun einen schon ein bisschen weh, aber später tun sie dann umso mehr weh. Ne? Weil die Strecke wird ja später nicht unbedingt einfacher. Ne? Die hat zwar dann nicht mehr so viele Höhenmeter, aber die ist dann halt wirklich auf an eine andere Art und Weise tückisch. Ja, Dann nochmal eine Frage, wenn du jetzt schon so, also du stehst jetzt so oben am Horozkopf, gehe ich jetzt mal davon aus, momentan, dann wie war es denn so bis dahin so mit Zuschauern an der Strecke? Ja, wenig. Also der Start des Marathons, der ist ja so mitten auf dem Feld, so zwischen Michelbach und Bussenborn. Da ist ja nichts außer die Organisation und der Start des Marathons ist eigentlich das Verpflegungszelt vom Ultra. Ja, die Ultra laufen da durch. Bei denen ist es, glaube ich, der Kilometer 25 oder so. Und danach läufst du halt durch Bussenborn durch, nach Bilstein, nach Horodskopf. Aber das ist ja komplett, bis auf jetzt Bussenborn, wo du durch das Dorf so zu zwei, drei Straßen durchläufst, da, wo keiner steht, läufst du ausschließlich im Wald. Und nachher zum Horodskopf, das ist ja ein Riesenfeld, das ist ja auch kein Trail oder so, du läufst ja mitten durchs Feld durch, hoch zum Horodskopf. Und erst am Horodskopf oben, da stehen ja halt Leute und gucken dir zu, jubeln dir zu, aber da sind ja auch zum Teil auch ja so Familien. Leute, die eigentlich so zum Horodskopf hoch wollten und jetzt nicht unbedingt Marathon anfeuern. Also so zuschauertechnisch ist die Strecke recht arm. Okay. Und wenn du sagst, du läufst da auf der Wiese, ich denke mal, du läufst da, wo da man im Winter runterrutscht. Ja, genau. Okay, Ja. da Das ist wie der ist. Berg, da genau auf der Wiese, da geht's. Geht's ja direkt den Weg zum Horodskopf. Okay, wie ist da mit Umknickgefahr oder Verletzungsgefahr? Also Naja, die ist ja eigentlich auf der gesamten Strecke gegeben, es sei denn, du läufst ja die wenigen Asphaltpassagen, die man dazwischen durch hat, aber die sind ja wirklich sehr rar. Und das ist auch gut so. Aber ja, da muss man schon aufpassen. Vor allem, aber dazu komme ich auch später, weil da gibt es ja so viele Wurzelwege und Wurzeltrails und das hat auch mein Knie später nicht gut getan. aber eigentlich ist das ja das Apropos Coole Knie. an dem Ultra. Nee, Für jein, mich, jein, also. aber So hieß es. dazu komme ich gleich. Okay. Wegen mein Knie, also ich muss schon sagen, am Anfang, so die ersten Kilometer, hatte ich etwas Anlaufschmerz. Also das war schon anfangs etwas nervig. Ich hätte mich vielleicht ein bisschen mehr warm machen müssen, so also die Beine, die Beinmuskulatur vielleicht so und die umliegende etwas wärmer machen müssen, weil das habe ich schon auf den ersten 1, 2 Kilometer gut gemerkt. Danach geht es ja zum Bilstein hoch und dann ist ja die Belastung irgendwie anders und dann ging das einigermaßen und den Downhill runter, dann habe ich es wieder etwas gemerkt. Also im großen Ganzen, ohne da jetzt großartig zum Mund zu gehen, also ich habe es eigentlich die ganze Zeit gemerkt und später, so ab Kilometer 25, da wurde es wirklich ziemlich übel, gerade wegen den Wurzelwegen. Ja, also das, die haben mein Knie nicht so gut getan. Okay. Aber sag mal, ich mach mal weiter. Ja, genau. Und Lauf zwar mal vom so nach dem, Horoskop runter. genau, also von Horodskopf geht's, da sind wir so wie gesagt bei knapp Kilometer 10, da geht's bis zum Kilometer 16, geht's ja mehr oder weniger abschüssig runter. Also zuerst so einen schönen Trail, da kann man richtig schön ballern, wenn man sich das traut. Ich habe das letztes Jahr gemacht, da bin ich unter 5er Schnitt durch und das wollte ich dieses Jahr nicht. Ich wollte mich da weiter zurückhalten. Und danach läuft man so eine Waldautobahn, auch so bis Kilometer 14 ungefähr, und dann biegt man wieder auf so einen Trail ab. Auf der Waldautobahn haben mich, ich glaube, so 3 Läufer überholt. Einer von denen war auch wieder der Javier, der Spanier. Hat mir da noch so einen, so einen Spruch nicht reingedrückt, aber so von wegen, ja komm, hier, bleib dran und so. Ich habe gesagt, nee, hier, mach du mal langsam. Der ist aber wirklich an mir vorbeigezogen. Also der hat deutlich unter dem 5er-Schnitt drauf gehabt, auch die anderen irgendwie auch. Da habe ich mir gedacht, gut, entweder sind die Jungs gut drauf und dann halten sie es aus, oder aber ich treffe sie wieder. Weil das ist so die Kilometer zwischen von Horodkopf da bis zum Kilometer 16, das sind die einfachsten Kilometer. Da kann man auch gut ballern. Das ist auch wirklich sehr verlockend. Ja, so von Kilometer 16, wie gesagt, geht dann, fängt da an, so ein, das ist halt so ein Mountainbike-Wurzeltrail. Und dementsprechend kannst du dir vorstellen, wie das halt aussieht. Sehr uneben, sehr viele Wurzel, so diese kleinen Sprungpassagen zwischendurch, sehr viele Wendungen. Also du bist ja wirklich auf 2 Meter, hast du dreimal die Richtung gewechselt, weißt du so. Und das halt immer wieder so, weißt du. Und das hat mein Knie auch nicht so gut getan. Also so dieser ständige Wechsel der Geschwindigkeit und der Wechsel der Richtung, das war halt für mein Knie auch nicht so dolle. Aber vor allem diese Wurzel, weißt du, weil ich wusste nicht wirklich, wie ich da laufen soll. Weil du bist hier ein bisschen umgeknickt, da hast du den Fuß nicht richtig aufgesetzt und da hat es ein bisschen wehgetan, da hat es ein bisschen getan. Das war schon sehr unangenehm, da zu laufen. Ja, also aber im Großen und Ganzen, das war so dieser zweite Zehnerabschnitt, den ich mir da so zurechtgelegt habe. Das ist halt so, ne, von Horodskopf bis Kilometer, ja, 20, das ist halt mit dem Berg, der Berg geht bis Kilometer 22. Da sind auf diesen auf der Strecke sind 2 Dinge passiert. Also wie gesagt, zum einen das mit dem Knie, da fing es halt so ein bisschen mit dem Wurzeln, da musste ich halt aufpassen, wie ich da den Fuß aufsetze, und dann habe ich dann wahrscheinlich ja, so extra irgendwie schonen wollen oder wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich in der linken Wade, die fing an, irgendwie so leicht zu verkrampfen. Da habe ich schon gemerkt, irgendwie, ne, passiert da so langsam was. Und zum zweiten sind da von hinten 3 Läufer auf mich aufgelaufen. Also Marathonis. Und eine davon war die erste Frau. Und wir liefen da so zusammen, und als es dann halt immer mehr halt berghoch ging, da ging es ja zum Taufstein. Sagt ihr Taufstein was? Ja. Taufstein liegt eigentlich noch höher als Horodskopf. So ein paar Meter, aber irgendwie ist es wohl noch paar Meter höher. Und da ging es halt allmählich hoch, hoch. Das hast du so nicht gespürt, aber wenn du jetzt irgendwie zu schnell, wie gesagt, diese Downhills gelaufen bist und diese Waldautobahn, dann hat das doch schon irgendwann dann doch ja, wehgetan. Vor allem diese Rhythmuswechsel, diese verwinkelten, verwurzelten Trails. Also die Frau und noch eine haben wieder abreißen lassen. Und der dritte, der hat mich überholt und lief erstmal so einen knappen Kilometer, lief der vor mir. Und dann blieb der auf einmal stehen. Von jetzt auf jetzt blieb der stehen. Und zum Glück ist er nach links aus dem Trail raus, sonst wäre ich volle Kanne in den reingelaufen, weil wir hatten da nicht viel Abstand, also wir liefen schon ziemlich dicht aneinander. Ich weiß gar nicht, warum der mich überholt hat, weil der hat mich überholt und hat sich vor mich gesetzt, aber wurde nicht schneller. Ne, der ist dann quasi irgendwie so, ja, so mein Tempo gelaufen. Also so, ja, ich habe mir gedacht, okay, dann bleibe ich halt hinter dem, der läuft so mein Tempo. Ne? Aber der blieb auf einmal stehen. Und ich bin weitergelaufen, ich habe mich umgedreht und der stand da, hat jetzt irgendwie nur so geguckt. Ich weiß nicht, ob die auf die anderen gewartet hat, ob der Krampf hatte oder was los war, keine Ahnung. Also das war wirklich sehr schräg. Und also bevor du weiterzählst, muss ich jetzt mal kurz einhaken. Also ich kenne das ja, vielleicht war es wie bei mir beim Autofahren, wenn du dann jemanden vor dir hast, so einen Sprinter oder so, willst du ja nicht vor dir haben, also fährst du vor ihm, obwohl du nicht viel schneller bist als er. Deswegen hat er dich vielleicht überholt, weil er nicht hinter dir laufen wollte. Vielleicht nur dazu. Vielleicht musste er ja aufs Klo, weißt du, habe ich mir so gedacht. Und konnte es vielleicht nicht mehr halten und deswegen ist er auf einmal stehen geblieben. Kann sein, keine Ahnung. Also ich habe mir ging wirklich jetzt nochmal kurz durch den Kopf, soll ich jetzt irgendwie stehen bleiben, fragen, ob irgendwas ist oder so, aber dem ging's wirklich allen Anschein nach, ging's ihm gut, weil der sah irgendwie jetzt nicht, ja, der hat etwas schwerer geatmet, aber klar, aber wir liefen ja auch so einen Berg hoch. Aber das habe ich so in der Form noch nie, also schon alleine, weil der mich wirklich, ich habe gemerkt, er will mich unbedingt überholen. Ne, dann gut, okay, dann hat er mich überholt. Aber dann, weißt du, so nach lass es mal 500, 600, 700 Meter sein und dann bleibt er abrupt stehen und geht links raus. Weißt du, so im letzten Moment. Das klingt ein bisschen strange. Also erstmal, was hat er dann gemacht? Stand er da? Hat er zu dir geguckt? Ja, der stand einfach da und hat zu mir geguckt, dann hat er zurückgeguckt, der hat halt in beide Richtungen geschaut. War halt ein junger Kerl, keine Ahnung. Ich habe den auch nie mehr gesehen. Auch die zwei anderen nicht. Auch die Frau, die dabei war, die auch nicht. Auch im Ziel. Gut, im Ziel habe ich da jetzt gar nicht nach denen gesucht. Aber die sind dann nicht mehr auf mich aufgelaufen. Danach habe ich die halt nicht mehr gesehen. Ja. Ich weiß nicht, ob er da irgendwie zu schnell angegangen ist und oder jetzt irgendwie einen Krampf hatte oder keine Ahnung. Aber es sind 27 ins Ziel gekommen, ja. Ja, sind alle ins Ziel gekommen. Okay. Ja, nee, also keine Bange, also dem ist nichts passiert. Der sah wirklich nicht danach aus, als ob der jetzt, keine Ahnung, dem wirklich so schlecht ging, der ist irgendwie nicht auf den Boden umgefallen. Ganz im Gegenteil, der ist noch nicht mal irgendwie in die Knie gegangen, so als ob der jetzt irgendwie keine Luft bekommt, nichts dergleichen. Alles. Das ist aber nur stehen geblieben. Ja. Aber das ich meine, ich habe ja auch nicht so, weißt du, du siehst den ja noch im Moment. Ich habe mich das halt umgedreht und geguckt, weil wenn du berghoch läufst, hast du ja halt nicht so den Speed und ich habe auch bewusst bin ich langsam gelaufen. Lass es mal vielleicht mal so ein 5,45er Schnitt gewesen sein. Also, das ist relativ langsam. Den siehst du ja noch im Moment. Allerdings habe ich die zwei anderen nicht mehr gesehen. Also die haben so ziemlich, abreißen lassen. Vielleicht wollte er auf die warten. Wer weiß, das kann natürlich sein. Ja, vielleicht war es in der Gruppe. Oder er hat gesagt, das sieht ja alles so strange aus. Ich glaube nicht, dass wir hier richtig sind. Genau, das könnte nämlich auch gewesen sein, weil das habe ich mich selbst noch mal ein paar Mal gefragt, obwohl ich die Strecke schon mal gelaufen bin. Aber nichtsdestotrotz, man musste sehr höllisch auf dieser Strecke aufpassen, weil du läufst ja zum größten Teil mitten im Wald durch Unterholz, du läufst da wirklich auf Wegen, nicht unbedingt immer auf Trails, einfach so mitten durch Wald, mitten durchs Wälder. Also da musst du, dann gibt es viele Abzweigungen, wo du gucken musst, ne, da, wo hängt diese gelben Fännchen oder wo sind diese orangenen Pfeile auf dem Boden, das waren nämlich die Markierung. Da musste man schon aufpassen und da habe ich schon nachher im Ziel so das eine oder andere gehört, dass sich der eine oder andere halt verlaufen hat. Ja, wenn man nicht aufgepasst hat. Ja. Na gut, ja, vielleicht haben die aber sich gut. Da verlaufen. Also. Ja, auf jeden Fall gut. Die drei waren weg. Für mich ging es halt dann weiter. Das geht halt, wie gesagt, bis Kilometer 22. Irgendwann wechselt man die Straße, muss halt über Straße laufen. Dann gibt's halt auf der anderen Straßenseite gibt's halt die nächste Verpflegung, kurz vorm, aber das war schon irgendwie so bei Kilometer 21 oder so kurz. Man muss danach nochmal einen guten Kilometer weiter hochlaufen bis Taufstein. Da habe ich mich wieder verpflegt. Dann läufst du auf eine Skiloipe, ne, die ist da mehrmals ausgeschildert, bis zum Taufstein hoch. Und ja, und spätestens da hast du fast die 1000 Höhenmeter erfasst. Dann gibt es noch ein bisschen Kleingeld, sag ich mal, so in Form von so ein paar Wellen, gibt es ja nachher noch, aber das sind wirklich, das ist dann nicht mehr so viel. Ja. Okay, was hatten die denn so an Verpflegung so da? Naja, die hatten Bananen, die hatten Orangen, die hatten so salzige Cracker. Was habe ich denn noch gesehen? Ich habe da wirklich nicht so drauf geachtet. Ich habe mir immer so eine Banane geschnappt. Ich habe erst bei der vierten Verpflegung habe ich dann Wasser nachgefüllt und bei der letzten Verpflegung habe ich mir noch mal Cola geben lassen, eine Soft Flask. Ja, aber da stand schon mehrere Sachen auf. Ich glaube, eine Wassermelone, meine ich, habe ich gesehen, aber weiß ich nicht genau. Aber der Tisch war schon gut gedeckt, aber ich habe da wirklich nicht allzu viel drauf geachtet. Ich wollte an den Verpflegungen nicht allzu viel Zeit verlieren, weil ich eigentlich ja genug Gels und Wasser dabei hatte. Ja. Na gut, dann hast du ja jetzt den Halbmarathon hinter dir gehabt. Wie hast du dich bis dahin so gefühlt, außer das Knie, körperlich? Bis dahin, also so rein körperlich ging es mir gut, muskulär, und wie gesagt, das mit dem Knie, da hat es schon, wie gesagt, so ab Kilometer 16, 17 hat es dann halt angefangen, also ja, so 17, so ein bisschen angefangen. So, wie gesagt, muskulär habe ich das auch schon so ein bisschen gemerkt, ne? Ich meine, man hat ja schon so einiges an Höhenmetern drin, also das war schon nicht ohne. Aber es ging. Und es war vor allem, ich habe mich viel fitter gefühlt als letztes Jahr zu dem Zeitpunkt. Wie gesagt, ich habe zwar letztes Jahr so Just for Fun genommen, aber nichtsdestotrotz bin ich letztes Jahr auch gelaufen und wollte daraus keine Wanderveranstaltung machen. Ja, was mir gerade so eingefallen ist, was ich vergessen habe zu fragen, wie war denn das Wetter bei euch? Es war gut, also morgens, als ich nach Schotten gefahren war, waren es 11 Grad und später wurden es so bis zum, glaube ich, 17, 18, und oben auf dem Horodskopf war es sonnig, und später in Schotten ja auch, als ich ins Ziel gelaufen war, da, ja, war so ein bisschen, ein paar Wolken waren da, aber im Großen und Ganzen war das Wetter also perfekt zum Laufen. Es war oben auch ein schöner, kühler Wind, also wettertechnisch war das richtig gut. Okay, Ja. gut, dann würde ich sagen, laufen wir weiter. Genau, dann fängt ja auch schon fast quasi der dritte Abschnitt, der dritte Zehnerabschnitt, der zweite, den, ne, der quasi da hoch bis Taufstein geht, ist von den vier Abschnitten, wenn man davon reden kann, halt der einfachste. Ne? Dadurch, dass man da diese 6 Kilometer Waldautobahn hat und diese gut laufbaren Trails, ist das schon relativ einfach. So da, und es geht ja auch halt überwiegend bergunter. Halt in den dritten Abschnitt, da gibt es ja halt nicht mehr so viele Höhenmeter, aber es ist halt wellig, und vor allem dort gibt es dort diese Abschnitte, also sehr viele Abschnitte mit Wurzeltrails und wie gesagt, sehr viele so, ja, so Wege, wo du dich wirklich orientieren musstest. Du bist irgendwann dann halt wirklich mitten im Wald bist du gelandet und musstest wirklich gucken, wo hängen diese Pfannen. Also jetzt ging es darum, sich so ein bisschen zu orientieren. Ja. Das Problem da war irgendwann, dass bei Kilometer 25 diese linke Wade angefangen hat, wirklich zu krampfen. Also ich habe deutlich gemerkt, dass ich das linke Bein viel stärker belaste als das rechte, ne, wegen dem Knie. Das konnte ich aber gerade irgendwie noch, ja, so sage ich mal, mit dem relativ langsamen Tempo noch so in Zaum halten. Also ich hatte keinen Krampf gekriegt, aber du kennst ja dieses Gefühl so kurz davor, ne? So war das. Und was schräg war, ich habe ja bis zu diesem Zeitpunkt, bis zu diesen drei Läufern, die da auf mich zugelaufen sind, habe ich kaum Leute gesehen. Das war nämlich letztes Jahr auch anders. Da waren sehr viele Ultras unterwegs und dann auch irgendwo die Halbmarathonis waren da. Und dieses Jahr, ich bin wirklich fast die gesamte Strecke bis jetzt auf den ersten Abschnitt und wie gesagt, und diese drei Läufer. Und dann zum Schluss bin ich nochmal auf ein paar Läufer aufgelaufen, aber ansonsten so mittendrin bin ich fast nur alleine gelaufen. Okay, kein Javier mehr. Der Javier, der kommt ja noch später. Also, er kommt später nochmal. Der kommt noch. Also, aber ja, wie gesagt, also ich meine, so von den Marathonis hast du ja, wie gesagt, immer wieder mal jemand getroffen, aber es hat mich, ich habe mir gedacht, sind da jetzt so wenig Leute gestartet, weil letztes Jahr waren hier viele Ultras unterwegs und viele Halbmarathonis so zu dem Zeitpunkt, weil das ist so der Zeitpunkt, wo sich die Strecken halt überschneiden und dann halt viele Leute halt dann zusammen dann laufen, ne, die drei Strecken. Ja, ist Ja. das, Moment, was wollte ich sagen? Also, haben die da irgendwas geändert an den Zeiten, dass sie anders gestartet sind oder so? Weißt du das? Also der Ultra nicht, der ist ja auch um 8 Uhr gestartet wie letztes Jahr und wir sind ja um 11 Uhr gestartet wie letztes Jahr. Also das blieb gleich. Also was jetzt mit Halbmarathon ist, weiß ich nicht. Da habe ich mich jetzt nicht drum gekümmert und danach geschaut. Deshalb kann ich das jetzt nicht sagen. Aber wie gesagt, aber Ultra war ja schon zur gleichen Zeit gestartet. Okay. Allerdings, um da jetzt nochmal das vorwegzunehmen, sind ja auch im Ultra ein paar Leute weniger gelaufen als letztes Jahr. Aber es, also unwesentlich weniger. Also es war jetzt irgendwie, ne, letztes Jahr glaube ich um die 70 und dieses Jahr 50 oder so. Aber ich glaube nicht, dass es so viel dann das dann ausmacht. Aber gut, wie dem auch sei, das wollte ich halt nur so erwähnen. Das fiel mir dann halt auf und da musste ich halt immer wieder so dran denken, dass ich hier kilometerlang nur alleine laufe. Wirklich durch den Wald. Und keine Menschenseele zu sehen. Allerdings waren zu gleichen Zeitpunkt war am Horodskopf das Zeitfahren, das Bergzeitfahren war am gleichen Tag und du läufst da ja, irgendwann läufst du ja da direkt an der Straße, ist zwar auch so ein Trail, aber der läuft so parallel zu der Straße, zu der Bundesstraße und du siehst die ganzen Fahrer als, die Radfahrer als hoch oder runter fahren. Das war schon so ein bisschen so eine nette Abwechslung, muss ich schon sagen, weil wie gesagt, sonst war ich wirklich nur da so in diesen Abschnitten komplett alleine. Und ich muss sagen, also dadurch, dass ich schon mich schon so seit ein paar Kilometer so mit dem Knie rumplackte und auch so langsam die Müdigkeit einsetzte, wurde das auch so langsam so im Kopf hier, wo ich mich so ein bisschen pushen musste, so von wegen, ey, hier, ne, jetzt bleib mal dran und so und halt mal die Pace und da musste ich mich schon so ein bisschen ja, beieinander halten. Keine Musik oder so dabei gehabt. Nein, nein, da stehe ich überhaupt nicht drauf. Im Wettkampf nicht. Also ab und zu mal vielleicht im Training, ja, das ist schon mal ganz nett, hin und wieder, aber im Wettkampf nicht. Da möchte ich beim Wettkampf sein, weißt du? Okay, und wie war es dann jetzt so, so ganz alleine zu laufen, fast das komplette Rennen, außer hin und wieder mal den Javier zu treffen? Nein, gut, es waren ja auch ein paar Leute mehr als nur der Javier. Ja, Aber wie also. gesagt, es war schon vom Kopf her ist das schon irgendwann schwierig. Ne? Also du kennst es ja vom Stadtmarathon, da hast du sehr viel Abwechslung. Ne? Du hast die vielen Leute, du hast die ganzen Läufer um dich herum und so weiter. Ne? Und hier bei dem Trail, ich meine, klar, du hast eine abwechslungsreiche Strecke, aber ansonsten, du musst wirklich sich sehr konzentrieren, zu gucken, dass du dich nicht verläufst, weil es haben sich viele verlaufen. Und du musst halt gucken, dass du nicht umknickst, dass du nicht dir irgendwie, keine Ahnung, hinfällst, weil du irgendwie einen Stein gestolpert bist. Ich kann dir nicht sagen, wie oft ich mir den großen Onkel da irgendwo an irgendeinen herausragenden Stein oder eine Wurzel gestoßen habe. Also unzählige Male, also wirklich, weil irgendwann, ja, bist du halt irgendwie müde und kriegst es irgendwie koordinativ auch nicht hin, die Beine vernünftig hochzu ja, setzen und da bleibst du oft, öfter mal hängen. Das ist mir schon wirklich ein paar Mal passiert, dass ich fast mich hingelegt habe, aber ich konnte mich das eine oder andere Mal noch gerade so auf den Beinen halten. Okay, also aber nicht wirklich mal hingelegt, oder? Nein, nein, nein, ich nicht, aber ich glaube, der Marcel hat es ja auch gesehen und der kann es bestätigen. Also, da waren ein paar Leute im Ziel, also die lagen ganz gut, glaube ich, im Schlamm. Also ich habe da Leute mit aufgeschürften Knies gesehen oder wie gesagt voller Schlamm, ja, weil sie sich irgendwie hingelegt haben. Also ja, das geht ganz schnell auf der Strecke. Ja, Ja. vor allem, weil die letzten Wochen so viel geregnet hat und die Strecke war gut matschig zum Teil. Ja. Dann Okay. bist du mitten durch so einen Schlamm durch und ja, und mittendrin irgendwo war auch noch ein Stein oder eine Wurzel, die du nicht gesehen hast. Ja, was ich halt auch noch zu dem Stadtmarathon sagen wollte, wenn du halt jemanden vor dir hast und du merkst, du kommst immer näher ran, dann sagst du, okay, jetzt ich sorg mich da jetzt dran fest und hol den mir, sag ich mal. Ja, dann hast du ja, sag ich mal, so eine kleine Abwechslung, dass du sagen kannst, ja, das ist der nächste, den ich mir jetzt hole. Bei so einem Marathon mit 27 Ja, Leuten und das so viele stimmt, ja. Höhenmeter kannst du es halt, ja, da bist du froh, wenn du mal ein Eichhörnchen siehst oder so. Ja, also wie gesagt, also ich meine, ich liebe die Trails und so, ne? Aber so eine Wettkampfsituation ist auch noch ein bisschen was anderes, ne? Also ich habe schon ganz, ganz deutlich gemerkt, dass ich mich da wirklich sehr, ja, also auch so ein bisschen mit mir kämpfen muss, so, ne? Weil, wie gesagt, also ich bin da ungelogen, von den 42 Kilometern bin ich 15, 16, 17 Kilometer komplett alleine gelaufen, wo ich wirklich auf gar keine Menschenseele jetzt irgendwie gesehen habe, ne, und gar keinen getroffen habe. Gut, aber gehen wir vielleicht zum Wettkampf weiter. Ja, genau. Also ich muss sagen, in großen und Ganzen, so der dritte Abschnitt, so vom Halbmarathon bis Kilometer, ja, ich sag mal bis Kilometer 32, weil von 32 geht es ja wirklich dann nur noch bergab. Das sind dann halt ein bisschen mehr wie 10 Kilometer. Aber dieser Abschnitt, der war wirklich vom Kopf her so der schwerste, ne? Weil das ist halt so der Bereich, wo die Müdigkeit einsetzt. Wie gesagt, die Strecke nicht einfach war zu laufen. Das war teilweise, kam ich mir vor, bei einer Schnitzeljagd. Naja, Also gut. mit der Suche nach den Fähnchen. Das war schon wirklich, das war schon nicht einfach. Das hat auch ein bisschen Kraft gekostet. Und irgendwann bei Kilometer 30 kommt ja die nächste Verpflegungsstelle. Und da habe ich wieder meinen Freund, den Javier, getroffen, als er da auf der Bank saß und jetzt nicht mehr so gut aussah. Und der machte da irgendwas an seinen Rucksack. Weißt du, ich kam da jetzt auch schon so ein bisschen, ja, vernebelt im Kopf und so ein bisschen müde. Und ja, hi, hi, und wie geht's, alles gut und so weiter. Weißt du, so ein bisschen Smalltalk. Ich habe mir dann auch mal schnell eine Cola in die Flask aufgefüllt. Und dann bin ich halt los. Der Javier blieb noch sitzen. Ich habe nochmal einen Klaps auf den Rücken gegeben und der sagte noch irgendwie, ja, hier, hau rein. Und dann bin ich halt weiter. Und wie gesagt, von Kilometer 32 geht es nur noch bergab, was sich zwar nett anhört, aber das ist es ganz und gar nicht, ne? Wenn du schon so über 1000 Höhenmeter in den Beinen hast und ja, die Beine, das Knie schon wirklich müde sind und Schmerzen und dann noch zum Teil wirklich sehr steil runterläufst, dann ist das schon sehr, sehr schmerzhaft. Aber ich habe mir gedacht, okay, bis dahin hast du dich jetzt zurückgehalten, jetzt lauf, was du kannst. Ja, ich meine, das war zwar unwesentlich schneller, wahrscheinlich, wobei von der Uhr her auch, das war die letzten 10 Kilometer waren die schnellsten. Die habe ich, glaube ich, in 58 Minuten bin ich die gelaufen. Ansonsten bin ich so den ersten Zehner in 1:09, dann glaube ich eine glatte Stunde, den zweiten Zehner und dann wieder irgendwie zum Taufstein war auch irgendwie nur etwas über eine Stunde. Aber wie gesagt, aber den letzten bin ich deutlich unter einer Stunde gelaufen. Und wirklich mit Schmerzen. Aber ich habe mir gesagt, hier, das ist der letzte Wettkampf der Saison. Und egal, was jetzt auch mit Knie ist, du läufst jetzt runter, du versuchst nochmal ein bisschen Zeit gut zu machen, du versuchst nochmal die Zeit vom letzten Jahr nochmal zu übertrumpfen. Wobei ich mir sicher war, dass das wirklich ohne Probleme geht, weil ich vom Gefühl her viel schneller war als letztes Jahr. Und ja, irgendwann bei Kilometer 34 lief die erste Frau auf mich auf. Und das war jetzt nicht die Frau, die jetzt beim Kilometer 16 auf mich aufgelaufen ist, das war eine andere. Und dann läuft sie so zu mir auf und ich sag so zu ihr, ja, jetzt kriegt mich doch noch die erste Frau. Jetzt habe ich einen kleinen Déjà-vu, weil letztes Jahr war das fast an der gleichen Stelle. Das war allerdings ein bisschen früher irgendwie. Dann lief auch irgendwie die erste Frau an mir vorbei. Und dann sagt sie zu mir so, ja, wir sind ja nicht so schlecht. Und dann sage ich, ja, das hat ja auch keiner behauptet. Und dann bin ich halt die zweite Frau. Und dann hat sie halt gelacht und die hat Gas gegeben, sage ich dir, da hatte ich wirklich Probleme dran zu bleiben, beziehungsweise ich habe sie dann irgendwann ziehen lassen, weil dann habe ich mir gedacht, nee, also das tut jetzt ein bisschen zu sehr weh, das kann ich nicht halten. Also die hat sich dieses Rennen wohl sehr gut eingeteilt. Also das, also sie sagte mir dann später im Ziel, dass sie das erste Mal da war. Ich habe sie auch letztes Jahr da nicht gesehen. Das war jetzt so von Frauenanteil ist das wirklich immer sehr überschaubar. Und sie hat mir tatsächlich noch von dem Zeitpunkt, das war irgendwie so bei knapp Kilometer 35, sie hat mir dann noch irgendwie bis zum Ziel nochmal 5 Minuten abgenommen. Und die hat wirklich ein sehr gutes Rennen gemacht. Das muss man auf jeden Fall sagen. Ja, aber von da, ja? Ja, ich sag ja krass, gut, es gibt ja Leute, denen liegt das bergab laufen. Ja, mir eigentlich auch, aber wie gesagt, ich habe mich zu dem Zeitpunkt, also wirklich an dem Zeitpunkt, da schmerzte jeder einzelne Schritt, ne? Und ich meine wirklich schmerzte und ich rede jetzt nur nicht mehr von der verkrampften Wade und so, weil sowas kann man, da kann man noch über so drüber hinweg sehen für die restlichen Kilometer, aber so dieser stechende Schmerz im Knie, das war schon wirklich sehr übel. Und dann, wenn du dann auch noch auf so einen Untergrund läufst wie da, weißt du, so da hast du so dicke Steine und Wurzel und weißt gar nicht, wie du den Fuß aufsetzen sollst. Das ist schon nicht ohne, auch wenn ich mich jetzt hier wieder wiederhole. Nee, ich habe, wo du mir erzählt hast, dass die Frau dich da überholt hat und dann richtig abgegangen ist, Bergrund da. Ja, ja, die ist schon gut abgegangen. Der hat wohl auch gedacht so, oh, da ist endlich mal einer, weißt du, und hat dich gleich mal gekascht und war dann so glücklich, jemanden mal überholt zu haben, dass er dann richtig Gas gegeben hat. Ja, wer weiß. Ja, da waren ja auch noch, auf den letzten 5 Kilometern, da ist man noch so zu dem einen oder anderen Ultra noch aufgelaufen und zu der einen oder anderen Halbmarathoni, der so ein bisschen langsamer unterwegs war, auf dem ist man noch aufgelaufen. Und bei Kilometer 35 hat man noch die letzte Verpflegungsstelle, aber an der bin ich einfach vorbeigelaufen. Da, wie gesagt, die habe ich einfach, genau wie die erste, da bin ich gar nicht stehen geblieben. Okay, wenn du jetzt sagst, hier der Halbmarathon, hier der Marathon, da der Ultra, hast du die immer leicht erkannt oder wusstest du, was die Nummern hier? Ja, die Stadtnummern, ja, nee, also wir hatten, unsere Stadtnummern war also die Stadtnummer war schwarz, auf rot war Marathon, die Ultras hatten blau und die Halbmarathon, ich sag, glaube ich, grün, ich weiß jetzt nicht genau, oder halt orange, irgendjemand hatte, aber ich glaube, die Orangen, dann waren die Zehner. Aber davon habe ich jetzt kaum jemand gesehen. Ich meine, das war zu grün. Aber auf jeden Fall Ultras hatten die blauen, das weiß ich. Ja, aber ist ja gut, dass es halt schön erkennen. Ja, das konnte man gut, das konnte man gut erkennen. Ja, das war kein Problem. Ja. Also ich muss schon wirklich sagen, mit so viel Schmerzen bin ich wirklich selten gelaufen wie an dem Tag. Also das muss ich schon sagen. Aber ich habe wirklich versucht, das Tempo irgendwie, wie es sofern es geht, noch irgendwie zu halten. Ich habe da jetzt irgendwie nicht mir gedacht, ach komm, jetzt die letzten 2 Kilometer machst du noch irgendwie locker oder so. Also ich habe schon wirklich bis zum Ende habe ich alles gegeben. Ich kann da wirklich nicht anders sagen. Ja. Okay, und vom Verpflegungspunkt bis zum Ziel war, wie weit war das noch? Na gut, genau, Kilometer 35. Okay. Da hast du nochmal 7 Kilometer gehabt. Hast du noch ein kleines Stück gehabt bis zum Ziel? Ich hoffe, du hast dann. Genau, ja, aber wie gesagt, ich habe mir noch meinen letzten Gel reingedrückt und das hat dann bis zum Ziel gereicht. Also verpflegungstechnisch war das überhaupt kein Problem. Das war, das hat super geklappt, ja. Gut, ich hab irgendwann beim Kilometer, glaube ich, 39,40 habe ich so auf die Uhr geguckt, ne? Und dachte mir, ja, jetzt hast du noch mal so knapp 2 Kilometer bis zum Ziel. Und dann gucke ich auf die Uhr und die Uhr. Ich habe ja, bin ja die ganze Zeit so, ich habe ja auf der Polar die Durchschnittsgeschwindigkeit angezeigt bekommen und die Kilometer, die ich so drauf habe, ne? Aber jetzt nicht die Zeit. Die waren da auf dem Display nicht. Und dann habe ich halt auf die Zeit umgeschaltet und habe eine 4:20 gesehen. Und dann dachte ich mir so, hä, das kann irgendwie nicht sein. Bis ich im Ziel bin, dauert es auch irgendwie noch so um die 10 Minuten. Da habe ich die gleiche Zeit wie im letzten Jahr. Das verwirrte mich so kurz, aber gut, so, weißt du, da ging es halt weiter, halt bergab und so weiter, und du bist ja halt noch im Wettkampf, und ich habe irgendwie den Gedanken nicht weiterverfolgt. Und Bist ja, du da auch kam müde halt vom jetzt, Lauf? ja, klar, das auch noch. Irgendwann war ich im Ziel, hatte ich eine 4:30:30. Gut, ich habe da stand halt so so ein großer, oder zwei sogar, so zwei Monitore, wo du direkt nachgucken könntest, welchen Platz du hattest, was du für eine Zeit gelaufen bist. Und ich denke mir so, jetzt gehe ich da mal gucken, ob die Zeit so stimmt. Und okay, Zeit war natürlich gleich, klar, wieso sollte sie denn auch anders sein? Aber ich war so, ich muss dir sagen, ich war, das hat mich irgendwie so total irritiert, ne? Dass die Zeit fast also gerade mal 2 Minütchen schneller ist als letztes Jahr. Platzierung, der siebte, zweite Frau, kann ich mit leben, damit war ich zufrieden, das war okay. Platz 7 von 27 war schon okay. Ich habe da im Ziel noch, wie gesagt, mit der ersten Frau gesprochen. Dann habe ich noch noch einen Läufer dann noch mal kurz angesprochen, mit dem ich mich kurz vorm Start noch mal unterhalten habe und so, wie es für den lief. Der ist dann, glaube ich, Vierter geworden und kam irgendwie 10 Minuten vor mir ins Ziel. Also die Abschnitte waren wirklich sehr, sehr klein. Also der erste ist 3:48 reingekommen, der zweite schon bei 4:14. Also gerade mal 15 Minuten schneller als ich. Der dritte war auch, dann gab es immer nur so 3 bis 5 Minuten Abstände bis zu mir dann, bis zum siebten. Und Wie ja. sieht's aus mit Altersklasse und so? Die waren alle 5 Männer vor mir waren in meiner Altersklasse. Also ich bin Fünfter in der Altersklasse. Nee, warte mal, der erste, allererste, der war, glaube ich, der war irgendwie in so einer 30er-Klasse oder der war jünger, aber alle anderen waren halt in meiner Altersklasse. Also ich Und bin so halt nette Fünfter in Frau. der Altersklasse geworden, genau. Ja, so war das. Ja, das ist natürlich ein Gut. bisschen doof, aber. Ja, aber das habe ich schon vom Start gesehen. Ich habe schon gesehen, also erstens sehr wenige Frauen da sind. Es waren vielleicht höchstens mal 5 Frauen, 4 oder 5, mehr waren es nicht. Und dass die meisten Leute so zwischen 40 und 50 sind, also so genau in meiner Altersklasse. Und ja, da habe ich mir schon gedacht, also das wird, also jetzt irgendwie mit einer Platzierung wird das hier schlecht, ne? Weil erfahrungsgemäß muss ich sagen, also da gibt's schon wirklich Männer in der Altersklasse, die sind richtig fit, ne? Und das sieht man denn vorher den Leuten nicht an, ne? Also, aber wie gesagt, ich habe da eigentlich auf die Altersklassenplatzierung habe ich da jetzt nicht geschielt, ne? Also wenn ich da irgendwie ein Ziel hatte, dann dass ich das Rennen besser gestalte als letztes Jahr. Und das habe ich eigentlich getan. Aber wie gesagt, diese Zeit, das hat mich wirklich, das hat mich innerlich irgendwie so total, irgendwie, also ich war schon kaputt und müde, aber das hat mich jetzt noch zusätzlich irgendwie noch einen draufgegeben, weil ich konnte es nicht verstehen, weil ich habe mir gedacht, hä, 2 Minuten nur, ich war doch viel, viel besser unterwegs als letztes Jahr Ja, und, das kann ich auch bestätigen, weil ich mindestens 5 Nachrichten von dir habe, wo du darüber sprichst, dass es ja irgendwie nicht sein kann. genau. Naja, gut. Ich habe ja auch, muss ich sagen, hin und wieder mal geguckt, wann kommt denn der Javier? Aber der kam nicht und kam nicht. Und wer dann aber halt auf mich zukam, ist der Marcel. Dann, wie gesagt, ich habe mich kurz mit ihm unterhalten, dann kam seine Frau dazu. Irgendwann mussten sie halt weg. Ich musste dann auch irgendwann zeitig weg, weil die Kinder waren halt hier bei der Schwiegermutter deshalb hatte ich da auch nicht so viel Zeit und so weiter. Und Wie lange warst du als ungefähr noch ich da? Also nur nach. so eine knappe halbe Stunde, Okay. so würde ich sagen, ja, so halbe Stunde ungefähr war es schon, ja. Aber als ich zum Auto ging, dann auf dem Weg dorthin zum Auto, weil mein Auto, ich habe mein Auto an dem Freibad geparkt, da sind so Luftlinien, lass es mal so 100 Meter weg gewesen sein, kam der Javier auf mich zu. Also der ist ungefähr hatte noch von Kilometer 30 bis zum Ziel hatte, ich weiß nicht, wie lange er da noch saß, aber der hat noch 30 Minuten länger gebraucht als ich. Und wie ich dann später erfuhr, weil der hat mich irgendwie auf Strava entdeckt und hat mich dann geliked und so weiter hat mir dann halt geschrieben, dass sehr starke Rückenschmerzen hatte. Und gerade halt Backup ne, mit starken Rückenschmerzen. Ich schätze mal, dass er halt die meiste Zeit dann irgendwie gegangen ist oder so. Aber so mittlerweile geht es ihm gut. Sagt er, die Schmerzen sind jetzt halt mittlerweile weg. Und jetzt ist alles wieder okay. Aber auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal alles Gute, ne? Und hier super Wettkampf, muss man schon sagen. Nur etwas zu forsch angegangen. Den Fehler habe ich letztes Jahr auch gemacht, ne? Und das rächt sich ganz schnell auf dieser Strecke. Ja, da muss man wirklich anfangs sehr, sehr, sehr aufpassen. Gut, aber was mich die ganze Zeit beschäftigt war diese Endzeit. Hat es nicht gepasst, ja. Und das hat mich nicht in Ruhe gelassen. Und abends zu Hause Ich weiß. habe ich die Splitzeiten verglichen auf der Polar Flow Software mit der vom letzten Jahr. So, und jetzt kommt's. Der Streckenverlauf zwischen Kilometer 26 und 28 war dieses Jahr anders als letztes Jahr. Das heißt, diese Strecke ist dieses Jahr meiner Berechnung nach 1,2 Kilometer länger. Das heißt, sie ist dieses Jahr genau 42. Die war nämlich letztes Jahr irgendwie knapp 41, 40,8 oder so. Wie gesagt, das ist alles so von meiner Polar Flow hochgerechnet, beziehungsweise von meiner Uhr. Das kann, ich meine, wenn man die Organisatoren fragen würde, vielleicht haben die dann irgendwie andere Daten, wie auch immer, aber bei mir habe ich das ausgerechnet, das sind 1,2 Kilometer, die ich dieses Jahr länger gelaufen bin. Und plus diese 2 Minuten und diese 1,2 zusätzlich habe ich einen Plus von 9 Minuten. Das heißt, ich war insgesamt, wenn man das so hochrechnen will, 9 Minuten schneller als letztes Jahr. So, also jetzt wird das Ganze etwas runder, ne? Damit kann ich leben, sage ich mal, mit der 9 Minuten schnelleren Zeit. Damit kann ich was anfangen, ne? Also weil ich habe mir gedacht, ey, bin ich jetzt total bescheuert? Ne? Also irgendwie hat das vorne und hinten nicht gepasst. Ich habe mir gedacht, also letztes Jahr, weißt du, da bist du ja da gegangen, da hast du Pause gemacht und da hast du dich unterhalten und dieses Jahr, weißt du, habe ich wirklich zugesehen, dass ich gut unterwegs bin und dann am Ende 2 Minuten, das hat irgendwie nicht gepasst. Ne? Aber jetzt so, okay, diese 9 Minuten, wenn das wirklich 9 sind, weiß nicht, vielleicht sind es etwas weniger, vielleicht sind es etwas mehr, auch so von den Kilometern, das kann ich nicht genau sagen, aber ich habe meinen Seelenfrieden, ich weiß, dass es deutlich mehr sind als 2 Minuten. Auch wenn sich vielleicht das für den einen oder anderen blöd anhört, aber ich wollte irgendwie schon deutlich schneller sein als letztes Jahr und ja, so mit den 9 Minuten ist mir dann das doch schon gelungen, Ach, muss ich ich sagen. denke, jeder, der zumindest mal ehrgeizig Wettkämpfe betreibt, wird das schon verstehen, weil man hat ja auch, sag ich mal, ein Gefühl, ja. Also wenn du weißt, es lief nicht und man ist dann trotzdem nur leicht schneller, ist man halt, ne, dann ist es halt so, aber wenn man halt merkt, dass man wirklich deutlich stärker ist als letztes Jahr und dann auch noch fast komplett durchgelaufen ist, was dann anscheinend ja das Jahr davor ja nicht gemacht hast, dann stimmt ja halt was nicht, wenn man dann halt nur 2 Minuten schneller ist. Dann Ja, also kennst du jetzt dieses Gefühl, so von wegen, ja, irgendwie, also das weißt du, das lässt dich nicht in Ruhe, so dieses, ey, da stimmt doch was nicht, das kann doch nicht sein, weißt du, dass dir so ein Gefühl sagt, ey, da ist was krumm. Kennst du das? Ja, ich könnte sogar einen kleinen Schmankerl aus meiner Jugend dazu erzählen. Okay. Da soll ich das jetzt Ja? sehen, oder? Ach so, Wenn ja. es nicht zu lange geht. Nee, es ist eigentlich ganz schnell. Also ich habe, meine Freundin kam zu mir, wir hatten einen Münzfirmenlauf, er ist in Koblenz jedes Jahr und wir hatten jetzt auch, also einmal dran teilgenommen, einmal waren wir angemeldet, aber da war wegen schlechtem Wetter, wurde es abgesagt. So, das Jahr davor, da kam sie zu mir und sagte, sie wird gerne die 5 Kilometer unter 30 Minuten laufen. Und wir haben drauf trainiert, ich habe sie gecoacht. So, und wir waren, ja, also sie war fit auf den Zeitpunkt, wo es war, und wir laufen los. So, und ich hatte meine Uhr dabei und ich habe immer geguckt, ja, hier sind wir schneller gewesen, da sind wir schneller gewesen. Und im Ziel sind wir auf die Sekunde genau angekommen. Ja, aber wir hatten Okay. wirklich irgendwo mal 4 Minuten draußen gehabt und so. Und ich, das kann doch irgendwie nicht sein, dass, also ich, ganzen Abend, man sitzt ja dann noch mit den Arbeitskollegen und hält sich ja noch, aber mich hat da so die ganze beschäftigt, das kann einfach nicht sein, da, wir waren da noch bei Kilometer 3, waren wir noch 4 Minuten schneller, also 4 Minuten vor der Zeit, vor der halben, und wir haben ja nicht auf die Zeit, auf die 2 Kilometer so viel verloren, ja, das war wirklich nicht so, ja, und dann zu Hause habe ich nämlich gemerkt, dass die Strecke nicht 5 Kilometer ist, sondern die ist 5,3 ein bisschen was gewesen. Ich habe die extra auch mal nachgefahren. Das kann einfach nicht wahr sein, dass die, weil die haben einfach das Ziel einfach weiter, viel weiter nach hinten gelegt. Und da musst du, weil es war für die logistischer besser, das Ziel weiter nach hinten zu legen, als quasi dann kurz vor der Straße aufzuhören. Ne? Also deswegen kann ich es irgendwo verstehen, aber im Endeffekt war die Strecke halt kürzer und wir waren deutlich unter der Zeit. Laut meinen Berechnungen waren es dann wirklich 26 Minuten, die wir gebraucht hatten. Also. Okay. Aber ne, wie du siehst, also so, man hat so irgendwie so innere Uhr oder so ein Gefühl dafür, wo man sich denkt, also das kann doch irgendwas nicht sein. Also, weißt du, ich denke mir, ich war ja bei der Wettkampfbesprechung nicht da. Ne, ich habe ja meine Stadtunterlagen so irgendwie so gegen 17 Uhr geholt und die Wettkampfbesprechung war es um 18 Uhr, aber ich wollte nicht so lange bleiben. Ich denke mir, ey, die erzählen mir bestimmt jetzt irgendwie nichts Neues. Aber kann natürlich sein, dass sie das da erzählt haben, dass sie diese Strecke etwas verlängert haben, weil mir ist das auch so ganz zufällig aufgefallen, weil ich bin zwar die Splitseiten durchgegangen, aber ich habe mir gedacht, ey, okay, ich bin ja zwar letztes Jahr anfangs viel schneller gelaufen, aber dafür später umso langsamer und wie gesagt, und hatte sogar hier und da Pausen. Und dann bin ich halt über die Landkarte und habe die verglichen. Dann gucke ich mal, zwischen Kilometer 26 und 28 gab's so eine extra Schleife, weißt du? So, und diese extra Schleife hatte 1,2 Kilometer. Und ich wusste ja letztes Jahr schon, dass die Strecke etwas kürzer ist. Wie gesagt, das ist alles halt so, ne? Also die GPS, die zeigt dir, was weiß ich, 40 oder 41 knapp oder 40,8 oder so bei dem anderen. Das sieht man auch oft auf Strava, ne? Bei dem einen zeigt sie so viel, bei dem anderen zeigt sie 200 mehr, bei dem anderen zeigt sie 150 weniger. Das Strava macht das ja auch nochmal, glättet das auch nochmal irgendwie. Deshalb, ich nehme das eigentlich nicht so, ne, ja, ernst, sag ich mal, jetzt so das mit den Kilometern. Aber das mit der Zeit, das hat mich dann doch verwirrt. Ne? Also da habe ich mir gedacht, das kann irgendwie echt nicht sein. Und tatsächlich haben sie diese Strecke verlängert, so dass die jetzt dieses Jahr 42 Kilometer lang war, zumindest laut meiner Uhr. Die 195 fehlen noch, aber ich glaube, diese 1000 Höhenmeter machen das wett. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Gut, du warst jetzt im Ziel, du hast komisches Zeug anscheinend von dir gebrabbelt und hast... Ja, das hat mich, aber genau, also jetzt, wo du das erwähnst, also das hat mich, ich habe mich, wie gesagt, mit mehreren Leuten unterhalten und, aber ich habe immer so im Hinterkopf gehabt, weißt du, du unterhältst dich mit jemand, aber so im Hinterkopf hast du, ey, was läuft denn jetzt hier für ein Film? Weißt du, so, warum bin ich eigentlich dieses Jahr so langsam geworden, beziehungsweise gewesen, weißt du, du unterhältst dich mit jemand, hast aber im Kopf... verfolgt dich diese Sache, oder beziehungsweise lässt dich nicht in Ruhe. Und genauso, Marcel, sorry, war das so ein bisschen bei Marcel. Ich wollte ihn nicht damit voll labern, so von wegen, ich verstehe nicht, wieso ich jetzt so langsam bin oder so, sondern ich habe das einfach so, ne, wir haben uns da auch noch über andere Sachen unterhalten und so weiter. Aber irgendwie hat mich das wirklich sehr beschäftigt, ja, zu einem Zeitpunkt, ja, deshalb. Naja, wenn du nächstes Mal siehst, letztes Mal auf ein alkoholfreies ein, dann. Ja, vielleicht sieht man sich nächstes Jahr. Ich hoffe, diese Veranstaltung gibt es noch nächstes Jahr. Ich gehe mal davon aus, also die haben jetzt nichts anderes erzählt, weil, also wie ich schon erwähnt habe, also die Anmeldezahlen waren etwas rückläufig. Also es war, ich glaube, bis auf den Halbmarathon, der ungefähr die gleiche Anzahl hatte, waren überall ein paar Leute weniger. Also wie gesagt, da starten immer noch nicht so viele Leute. Beim Marathon immer so um die 30, bei dem Ultra immer noch um die 60, 70. Wie gesagt, letztes Jahr waren es, glaube ich, 72. Dieses Jahr waren so ein paar und 50, meine ich. Es könnten wirklich noch ein paar mehr sein. Also Leute, ich kann euch wirklich diesen Lauf ans Herz legen. Einen Stadtlauf kann man immer machen. Den gibt es wirklich zu Genüge. Ich finde, man muss auch so kleine, wirklich sehr liebevoll organisierten Läufe unterstützen. Vor allem wirklich, dieser Lauf ist landschaftlich und auch sonst so von der Strecke ist der wirklich 1A, also wirklich sehr schön. Und man kann fragen, wenn man will, der da mitgelaufen ist, alle waren von der Strecke begeistert. Der Lauf ist sehr schwierig, also das ist wirklich eine Herausforderung. Also das ist jetzt nicht irgendwie Asphalt von A nach B zwischen den Hochhäusern von Frankfurt. Ich meine, das kann jeder. Dieser Lauf ist schon, ja, ist ja auch Nee, so ich musste gerade an wirklich. Uwe denken, Entschuldigung. Also nee, aber ich möchte da auch so ein bisschen, weißt du, so Werbung. Ich meine, ich werde von der Organisation nicht bezahlt oder sonst, aber ich mag diesen Lauf und ich finde, der sollte weiter bestehen. Ich hoffe nicht, dass der jetzt irgendwie aufgrund von wenig Teilnehmer irgendwie irgendwann wieder von der Fläche verschwindet. Das wäre wirklich sehr schade, weil die geben sich da wirklich sehr viel Mühe und wie gesagt, der Lauf ist sehr, das ist wirklich eine Herausforderung. Ja, also wenn man sieht, ne, der Erste läuft da dieses Jahr 3,48. Ich weiß nicht, wie fit der Junge sonst ist, aber da merkt man schon, dass das schon recht harter Lauf ist. Ja. Ja, also nächstes Jahr höher treffen beim Sehr Vogelsberg, gerne. beim Wir können vielleicht Vulkantrail. noch irgendwas Ihr könnt, im Laufe nächsten Jahres können wir vielleicht noch was auf die Beine stellen genau, diesbezüglich. tut euch mal das so in den Kalender irgendwo klein reinschreiben, da eventuell höherer treffen. Ja, weil ich finde. Adrian gefällt er anscheinend so gut. Ich wollte ja dieses Jahr auch sehr gerne mitmachen, ist halt natürlich alles ein bisschen anders gelaufen. Aber beim WM läuft die Vorbereitung dieses Jahr wie geplant. Das Marcel konnte leider auch nicht mitmachen. Ja, also das ist sowas kommt ja immer vor. Ne? Also das klar, das ist ja ganz ganz ganz was anderes. Marcel hatte ja auch vorgehabt zu laufen aber ich finde solche Veranstaltungen muss man unterstützen. Ja, also Frankfurt, Köln, Berlin, klar, alles schön und gut. Ne? Und wenn man wirklich eine schöne neue Bestzeit und schnelle Zeit laufen will, ist das okay. Aber die meisten von uns sind schon zigmal Frankfurt oder Köln gelaufen. Und ich finde, man sollte auch so kleinere Dinger unterstützen und denen auch mal so ne, so ein bisschen ein paar, ja, wie soll ich sagen, ein paar Kudos geben. Ja, aber bei welchen Ultras gibt's denn so viele? Ja, gut, außer jetzt die wirklich Bekannten, ja. Sonst. Vor allem, sag mal, wo gibt's denn hier sonst noch so ein Ultra wie da? Ne? Also das ist wirklich, ist jetzt hier so in Mittelhessen ist das, glaube ich, so der zumindest. Naja gut, es gibt ja noch den Rottgau, den 50er, aber das ist eine 5 Kilometer Schleife, die du immer läufst. Aber ich jetzt so landschaftlich so schön gelegen und wirklich sehr so anspruchsvoll, da fällt mir jetzt so auf Anhieb keine ein. Also das, ja. Ja, und es gibt auch keine Ausrede, da nicht mitzumachen. Selbst da gibt es einen Zehner, da gibt es einen Halbmarathon, Marathon und für die Genau. Hartgesotten ein Ultra. Aber gut, Genau. Lauf ihn früher auf Bestzeit und mach im Herbst dann Schotten. aber nochmal auf die Veranstaltung selber zu kommen. Ich meine, letztes Jahr war es ja der erste. Ich glaube, dass es dann viele dann, oh, hier ist ein neuer Lauf, den probiere ich gerade halt mal aus. Ja, gut, dann haben sie mitgenommen. Ja. Und dann, weißt du, deswegen, also ich gehe mal davon aus, dass 70, 75% der Wettkämpfe einen rückläufigen Anmeldung haben im zweiten Jahr. Also das ist ja, glaube ich, fast normal, dass du dann das erste Jahr nicht überbieten kannst. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, es wäre wirklich den zu wünschen, dass sie sich langsam etablieren, dass sie jetzt trotzdem versuchen, trotz der leichten rückläufigen Zahlen, ne, der Teilnehmerzahlen, dass sie da wirklich dabei bleiben und dass das halt weitermachen, weil das ist wirklich wirklich sehr schöner Lauf, ja. Ich wiederhole mich jetzt zwar, aber ich kann jetzt nichts anderes sagen. Also, Okay. und ich was ich aber sagen kann, ist, dass die auch wirklich auf Kritik hören, dass die versuchen, immer besser zu werden, weil ich kann ein paar Kritikpunkte kann ich erwähnen, und zwar die Kosten für den Bustransfer wurden dieses Jahr abgeschafft. Da habe ich letztes Jahr ein paar Sachen halt im Facebook gelesen und so, wo die Leute gesagt haben, hey, das geht doch gar nicht und so und das fanden die blöd. So, okay, Organisation hat das geregelt, der Bus ist umsonst. Dann gab es so ein bisschen Gemecker wegen T-Shirt, da muss ich sagen, aber echt zu Recht, weil das T-Shirt, ich habe das nie angehabt, weil das kannst du nicht anziehen. Das ist einfach also so ein Laufshirt, aber dieses Logo von dem Vulkantrail, das ist einfach so irgendwie so wie so eine Art Sticker draufgeklebt. Und erstens macht das T-Shirt irgendwie so ganz so untragbar, weil das Sticker ist, da fühlst du irgendwie zu schwer, das zieht das so ganz komisch runter. Und ich glaube, wenn du damit läufst, ich glaube, das geht gar nicht, irgendwie damit zu laufen. Das muss ganz schräg sein. Aber wir halten es nicht an. So, dieses Jahr, die T-Shirts haben viel besser Qualität. Das Logo ist wirklich jetzt nicht mehr drauf geklebt, sondern ne, wie man es sonst Geflockt. macht, naja, so mit Siebdruck, meine ich, ist das so ne, Verfahren. Gut, das ist das Zweite. Ne, auch da haben sie sich verbessert. Die Strecke ist jetzt ne, Marathonstrecke mit 42 Kilometern Ist ein bisschen länger, haben oder wir sogar jetzt besprochen. ein bisschen länger. Auf jeden Fall haben sie da auch ne, daran gearbeitet. Also man sieht, die wollen sich verbessern. Man sieht, ne, die tun was, ne, die hören auf die Teilnehmer, auf die Athleten und ja, sowas finde ich halt immer gut, weißt du, dass die wollen Vorschläge, das schreiben die halt immer wieder auch auf Facebook und Verbesserungsvorschläge, Kritik, ne, konstruktive Kritik und dann können die auch gut damit umgehen und versuchen das umzusetzen. Naja, ist ja zumindest bewundernswert, wenn du dann mal siehst, dass im ersten Jahr natürlich nicht alles klappen kann und man auch Nein, vielleicht auch gar nicht natürlich weiß, wo man steht und dann nicht. gerade sowas. Bist noch da? Lebst du noch? Ja, ich bin noch da, alles Als ich gut. gerade irgendwie, wärst du umgekippt. Nee, ich bin mit meiner Hand ans Mikrofon dran Also, gegangen. ja, auf jeden Fall, wie gesagt, erstes Jahr ist immer schwierig. Ich habe es ja auch hier in Koblenz jetzt gesehen. Da wäre ich ja beinahe den Zehner gelaufen anstatt den Halbmarathon, weil da irgendwie nicht Bescheid gesagt wurde und so. Von daher, ja, wenn du sagst, die lernen draus, auf jeden Fall, ja, positiv würde ich mal behaupten. Ja, auf jeden Ja. Fall, Wie auf jeden gesagt, Fall. egal. Jetzt genug Lobhudelei. Du musst dir noch dein Rennfazit abgeben. Und wie war es denn so für dich jetzt an sich danach? Hast du jetzt mal einen Tag, 2 Tage Pause gehabt? Und ja, wie ist es denn jetzt für dich so mental, körperlich und willst du es wieder machen? Also, auf jeden Fall. Also also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es nächstes Jahr wieder den Vulkan Trail gibt, dann wenn das irgendwie passt und ich was weiß ich daran teilnehmen kann, dann nehme ich natürlich daran teil. Jetzt habe ich alle beide mitgemacht, das würde ich gerne so weiter fortführen. So als Fazit würde ich sagen, das war einer dieses Rennen oder dieser Rennen, wo du wirklich ins Ziel gekommen bist und du weißt, du hast alles gegeben und egal wie die Zeit ist, du hättest eh nicht schneller gekonnt und du bist einfach mit einem guten Gefühl im Ziel und ja, bist einfach zufrieden, weißt du? Du weißt, ja, ich hatte einen Plan, wie ich das angehe, ich habe den Plan durchgezogen, ich habe mich daran gehalten. Es gab Phasen, gerade ne, als der Javier und noch die zwei anderen mich so bei Kilometer 16, nee, das war viel früher, bei Kilometer 14, lass es sein, 13, 14 überholt haben. Da habe ich auch für eine Sekunde nachgedacht, oder soll ich mitgehen? Das bietet sich ja an. Aber nee, ich habe mir gedacht, ey, du hast einen Plan, zieh es durch, du weißt, wie schwer diese Strecke ist. Und ja, ich muss sagen, so von dieser Seite habe ich das wirklich so durchgezogen, wie ich es wollte. Da bin ich auch stolz drauf und ja, bin sehr zufrieden, wie es gelaufen ist. Und wie gesagt, das mit der Zeit hat mich etwas verwirrt, aber gut, die Strecke ist ja etwas länger. Dadurch, ich meine, ich war ja ohnehin 2 Minuten schneller, aber jetzt halt mit diesem kleinen Umweg, ne? Lass es mal 9 gewesen sein, 8, 9, keine Ahnung. Es ist egal, aber ich war deutlich schneller wie letztes Jahr. Ja. Ja, und ein kleiner Auszug aus deinen Sprachnachrichten kam von mir nur ein Lachsmiley zurück und dann kam als nächstes als Sprachnachricht: Lach nicht, nächste Woche wird es dir genauso gehen. Wie Genau. geht's dir denn körperlich jetzt? Naja, wie ich am Anfang gesagt habe, also jetzt so. Bis auf den Muskelkater geht's. Also der Muskelkater in den Waden, der ist mörderisch. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich so einen Muskelkater in den Waden hatte. Also eigentlich in den Oberschenkeln auch. Und wie gesagt, das Knie merke ich auch noch ganz gut. Und ich glaube, davon werde ich noch ein paar Tage was haben. Und da bin ich auch schon ganz gut am Kühlen und so weiter. Dehnen habe ich mich noch nicht getraut. Dadurch tut mir die Muskulatur noch zu sehr weh. Was ich halt gemacht habe, war, ich habe ein Vollbad genommen mit schönem heißem Wasser und danach nochmal kalt abgeduscht. Das tut mir immer ganz gut. Und dadurch ist die Muskulatur schon langsam etwas besser. Ja, aber so auch so körperlich, so auch so vom Kopf hier. Also da war ich nach dem Wettkampf auch. Also da musste ich wirklich sehr tief in mich gehen bei dem Wettkampf, um jetzt da irgendwann durch den Schmerz mich durchzukämpfen und nicht jetzt irgendwie zu sagen, ey, komm, mal drauf gepfiffen, jetzt geht doch mal ein paar Meter oder so. Nee, ich habe mich da wirklich da durchgepeitscht und bin da wirklich gelaufen, was ging. Natürlich bin ich auch die eine oder andere Steigung gegangen, ne, wie zum Beispiel Bildstein oder Rotzkopf. Ich meine, es geht ja zum Teil auch gar nicht anders. Oder ich wollte mich da halt, wie gesagt, Rotzkopf hoch, wollte ich mich einfach nicht wegschießen. Das ist zwar laufbar, aber ich wollte jetzt irgendwie nicht mit einer Herzfrequenz von 190 da im 6,30er Pace hochlaufen, weil das macht für mich keinen Sinn. Ja, von daher, ja, alles gut. Ja, ich würde sagen, das sind auch super Schlussworte. Haben wir jetzt eigentlich alles besprochen? Oder hast du noch was, du gerne noch loswerden möchtest? Alles in allem, ich bin wirklich sehr, sehr auch mit der Entscheidung auf Ultra zu gehen. Ne? Also das auf haben Marathon. Wir jetzt irgendwie gar nicht so weiter, also von Ultra auf Marathon zu gehen, genau. Ja, haben wir jetzt gar nicht so weiter besprochen, aber ich bin wirklich sehr froh, den Marathon gemacht zu haben und nicht den Ultra, weil ich glaube, beim Ultra wäre es wirklich, unter den Umständen wäre es wirklich, glaube ich, ein bisschen zu hart gewesen. Ja, naja, ich glaube, aus seinen Erzählungen hat man zu viel fürs Knie. Ja, aus seinen Erzählungen hat man ja schon gehört, dass es eigentlich die richtige Entscheidung war, wenn nicht sogar, am besten sogar gar nicht laufen, aber gut. Das wäre wahrscheinlich, das wäre die gesündeste Variante. Die gesündeste, ja. Wobei ich schätze mal, ich meine, ich habe jetzt meine Saisonpause, ich würde jetzt erstmal mein Knie komplett auskurieren, also das Laufen lasse ich erstmal sein. Ja, gibt das ja sind die, das sind jetzt die Schlussworte. Der Adrian tritt aus vom Laufsport zurück. Zumindest für einen Moment, ja. Aber wie gesagt, es gibt ja noch das Schwimmen, das Radfahren, Krafttraining. Gibt ja noch einiges. Genau. Erstmal wieder Knie aufbauen und dann sehen wir weiter. Ja. Gut, ich würde sagen, eine coole Episode. Gab viel zu berichten. Ich habe dir auch sehr gern zugehört. Hat mir Spaß gemacht. Ich war auch stellenweise, habe ich mitgelitten. Okay. Ja. Hast du Javier mal den Wechselzonen-Podcast empfohlen? Hört er das? Nein, leider nicht. Da habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, in dem Moment gar nicht dran gedacht, ehrlich. Und wo du das gerade erwähnst, da muss ich nochmal erwähnen, ich hatte ja meine GoPro dabei und ich habe bis Kilometer 24, meine letzte Aufnahme ist vom Kilometer 24 und danach habe ich nichts mehr aufgenommen. Danach ging es auch nicht mehr, ich wollte es auch nicht mehr. Ich habe noch ein, zwei Mal dran gedacht, nochmal die GoPro rauszuholen, aber dann habe ich mir gedacht, nee, ey, komm, lass es sein. Kein Bock. Ich muss mich jetzt hier ich muss mal jetzt im Schmerz baden und habe jetzt keinen Bock, die GoPro rauszuholen. Nee, habe ich nicht mehr gemacht. Da hatte ich wirklich nicht mehr die Kraft, da jetzt irgendwie jetzt nochmal mit der GoPro da rumzuwedeln. Naja, ein paar Bilder hast du ja schon auf Facebook gestellt. Genau. Ja, ich würde wahrscheinlich auch irgendwann mal, jetzt mal so vielleicht im Laufe der Woche, mache ich dann noch einen kurzen Film, kurze Geschichte aus der Wechselzone zum Vulkantrail. Genau, zu dem Vulkantrail. Wie gesagt, ist halt unvollständig, weil auch der Zielbereich und so, das fehlt alles komplett. Ich hab da auch gar nicht mehr an die GoPro gedacht. Mir ist das dann irgendwann im Auto aufgefallen, oh, ich muss mal gucken, ob die GoPro überhaupt da ist, weil sie lag da ja in so einer offenen Tasche. Und da musste ich erstmal nachschauen, ob sie überhaupt noch da ist. Aber sie war zum Glück da. Gott sei Dank. War auch teuer genug. Ja. Gut, alles klar. Gut. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend, gute Nacht und einen schönen Morgen, wann ihr das auch immer hört. Und dir, Adrian, erhol dich gut. Und ja, ich denke, man hört sich. Danke. Bald und bei der Gelegenheit. auf jeden Fall nochmal fettendes Dankeschön an euch alle Zuhörer für die ganzen Glückwünsche auf Strava, WhatsApp, Instagram, Facebook, wo ich sie alle bekommen habe. Vielen, vielen Dank. Ja, hat mich sehr gefreut. Ja, perfekte Schlussworte. Macht's okay. Gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.